Der Tag, an dem ich starb, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und das lag nicht nur an meinem Tod. Um genau zu sein, der schaffte es gerade so mit Ach und Krach auf Platz 6 der miesesten Momente des Tages. Auf Platz 5 landete der Augenblick, in dem Lilly mich aus verschlafenen Augen ansah und fragte: Warum bleibst du heute nicht zu Hause, Mama? Ist doch mein Geburtstag. Auf diese Frage schoss mir folgende Antwort durch den Kopf. Hätte ich vor 5 Jahren gewusst, dass dein Geburtstag und die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises mal auf einen Tag fallen würden, hätte ich dafür gesorgt, dass du früher zur Welt gekommen wärst. Mit Kaiserschnitt. Stattdessen sagte ich nur leise zu ihr: Es tut mir leid, mein Schatz. Und fügte schnell den magischen Satz hinzu: Willst du dein Geburtstagsgeschenk sehen? Hier ist dein Geschenk, wunderschönes Mädchen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Meerschweinchen. Ich hatte es selbst noch nicht gesehen. Alex musste es besorgen. Vor lauter Arbeit in der Redaktion war ich schon seit Monaten nirgendwo mehr einkaufen. Das musste ich auch nicht. Als Kim Lange, Moderatorin von Deutschlands wichtigster Polit-Talkshow, wurden mir die schönen Dinge des Lebens, Kleidung, Schuhe, Kosmetika, von den nobelsten Firmen gestellt. Darf ich es mal halten? Ja, du bist ein schönes Meerschweinchen. Ein verdammt schwangeres Meerschweinchen. Das Vieh ist kurz davor, sich zu vermehren. Nein, Kim, es ist nur etwas dick. Wie süß. Guck mal, Mami. Alex stand vor dem selbst zusammengezimmerten Käfig. Er sah mit seinen 33 Jahren immer noch verdammt gut aus. Wie eine jüngere Version von Brad Pitt. Nur ohne Schlafzimmerblick. Wo hast du es her? Von einer gemeinnützigen Tierfarm. Ich wäre von seinem Aussehen hin und weg gewesen, wenn auch alles zwischen uns okay gewesen wäre. Doch leider war unsere Beziehung zu diesem Zeitpunkt so stabil wie die Sowjetunion 1989. Und sie hatte ähnlich viel Zukunft. Warum hast du es denn nicht in einem Zooladen gekauft? Weil die Tiere da genauso am Rad drehen wie deine Fernsehtypen. Keine 30 Sekunden. Wie, keine 30 Sekunden? Du hast keine 30 Sekunden mit mir geredet, ohne mir Vorwürfe zu machen, dass ich heute Abend zu der Verleihung gehe. Ich mach dir keine Vorwürfe, Kim. Ich stelle nur deine Prioritäten in Frage. Alex kam nicht damit klar, mit einer erfolgreichen Frau verheiratet zu sein. Und ich nicht, mit einem frustrierten Hausmann zusammenzuleben. Wie heißt es denn? Sollen wir es Pippi nennen? Oder Püpschen? Oder Barbara? Willst du es nicht mal streicheln? Liebes, ich verbringe morgen den ganzen Tag mit dir. Versprochen. Wenn du einen Preis gewinnst, gibst du doch morgen den ganzen Tag Interviews. Ja, dann verbringe ich eben den Montag mit Lilly. Da hast du Redaktionssitzung. Alex verstummte erst, als er die Dynamitstangenfantasie in meinen Augen las. Zusammen mit der überglücklichen Lilly fütterte er das Meerschweinchen jetzt mit Löwenzahn. Ich stand daneben. Gewissermaßen im Abseits, das mehr und mehr zu meinem Stammplatz wurde. Schau mal, Löwenzahn mag es kein schöner Ort. Ich drückte Lilly nochmal fest an mich. Ich schwöre dir hoch und heilig, Kleines. Wir werden uns bald einen ganz tollen Tag machen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, wie schwer es werden würde, meinen Schwur gegenüber Lilly zu erfüllen. Mieses Karma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Hörspielbearbeitung Susanne Hoffmann. Erster Teil. Bin ich attraktiv? Findet er mich attraktiv? Der Blick in den Spiegel der Flughafentoilette landete auf Platz 4 der miesesten Momente. Nicht etwa, weil ich wieder mal feststellte, dass ich für eine 32-Jährige enorm viele Falten um die Augen hatte. Auch nicht, weil meine strohigen Haare sich standhaft weigerten, vernünftig zu liegen. Es war ein schlimmer Augenblick, weil ich mich bei der Frage ertappte, ob ich für ihn attraktiv sein würde. Er war ebenfalls in der Kategorie Beste Moderation Nachrichtensendung nominiert. Daniel. Daniel Kohn. Unverschämt gut aussehend, geradezu obszön gut aussehend. Dunkelhaarig, charmant, ein Frauenheld. Ich würde auf all diese Frauen verzichten, wenn du mich erhörst. Der Satz hatte ähnlich viel Wahrheitsgehalt wie die Aussage, am Südpol gibt es rosa Elefanten. Aber wenn er doch stimmt? Ich träumte davon, den Fernsehpreis zu gewinnen. Anschließend würde ich souverän und mit leicht triumphalen Grinsen an Daniels Tisch vorbeischlendern und nachts mit ihm im Hotel wildesten Sex haben, stundenlang. Bis die Hotelleitung an die Tür hämmert, weil sich eine Rockband nebenan über den Lärm beschwert. Schäm dich, Kim. Die Presse würde natürlich von unserer Affäre Wind bekommen. Alex würde sich scheiden lassen. Und ich hätte meiner kleinen Lilly endgültig das Herz gebrochen. Schon aufgeregt wegen heute Abend? Er stand plötzlich an der Rezeption neben ihr und mein Puls begann zu rasen. Ihr Badabadu! Ich verfiel in einen Freudentaumel wie Weilandfred Feuerstein. Nein. Die Antwort ließ in Sachen Schlagfertigkeit doch etwas zu wünschen übrig. Musst du auch nicht, denn du gewinnst garantiert. Und wenn du gewonnen hast, dann müssen wir drauf anstoßen. Das müssen wir. Auch nicht gerade brillant. Aber immerhin, drei Worte sinnvoll aneinandergereiht. Ein kleiner Fortschritt in Sachen Souveränität. Stoßen wir auch an, wenn ich gewinne? Natürlich tun wir das. Dann wird's in jedem Fall ein schöner Abend. Sorry, ich muss los. Ich muss mich frisch machen. Ich schaute ihm nach. Was für ein Hintern. Juhu! Kim Lange, du hast es zu was gebracht. Vom Kind in der Potsdamer Plattenbausiedlung. Dort hätte man Versace wahrscheinlich für einen Fußballer gehalten. Bis zur erfolgreichen Polit-Talkerin, die vielleicht in 2 Stunden den deutschen Fernsehpreis gewinnt, umhüllt von einem traumhaften Versace-Kleid, das dir Daniel Kohn in der Nacht vom Leib reißen wird. Hallo, Mami. Ein Tsunami des schlechten Gewissens überrollte mich. Die Geburtstagsparty war in vollem Gange. Und dann eine Tortenschlacht ohne Torten. Tortenschlacht ohne Torten? Wir haben uns mit Ketchup bespritzt und mit Mayo und mit Spaghetti Bolognese geworfen. Oma hat auch angerufen. Mir fiel das Lächeln aus dem Gesicht. Seit Jahren ließ ich nichts unversucht, meine kaputten Eltern aus unserem Familienleben herauszulassen. Mein nichtsnutziger Vater hatte uns für seine zahlreichen Eroberungen verlassen, als ich so alt war wie Lilly jetzt. Seitdem steigerte meine Mutter den Alkoholumsatz in dem Quickshop ihrer Plattenbausiedlung um jährlich ca. 12%. Wie war Oma denn drauf? Sie hat gelallt. Oh nein, der blöde Nils brennt die Ameisen mit einer Lupe nieder. Meine kleine Süße muss ohne ihre Mutter Geburtstag feiern. Okay, Kim, eins ist klar. Heute Abend gibt's auf gar keinen Fall die Nummer Versace-Kleid vom Leib reißen. Ich überlegte, ob ich Alex anrufen sollte, um ihm zu danken für den schönen Kindergeburtstag. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass wir uns garantiert wieder streiten würden. Kaum zu glauben, dass wir immer miteinander glücklich waren. Wir hatten uns bei meiner Nach-Abi-Reise durch Europa kennengelernt. Er war Rucksacktourist. Ich war Rucksacktourist und mit meiner Freundin Nina unterwegs. An meinem ersten Abend in Venedig rettete mich Alex mit seinen Jiu-Jitsu-Künsten vor den Zudringlichkeiten eines Italieners. Und während Nina die Nacht damit verbrachte, ihre Unschuld zu verlieren, saßen wir einträchtig an der Lagune und redeten. Wir mochten die gleichen Filme. Manche mögen es heiß. Die nackte Kanone. Star Wars. Wir mochten die gleichen Bücher. Der Herr der Ringe. Der kleine König. Calvin und Hobbes. Und wir hassten die gleichen Dinge. Lehrer. Als die Sonne über Venedig wieder aufging, sagte ich zu ihm, ich glaube, wir sind seelenverwandt. Und Alex antwortete, ich glaube das nicht nur. Ich weiß das. Mann, haben wir uns geirrt. Ich legte mein Handy wieder in die Tasche und fühlte mich plötzlich ganz allein in meinem weichen Bett. Mir wurde endgültig klar, wir liebten uns nicht mehr. Und dieser Augenblick schaffte es auf Platz 3 der miesesten Momente des Tages. Danke. Vielen Dank. Danke schön. Danke. Hierher, Kim. Schau zu mir. So ist sexy. Ich stand im gleißendsten Blitzlichtgewitter meines Lebens. Es war aufregend. Es war ein Rausch. Er dauerte wenige Sekunden. Schau zu mir! So ist sexy! Ich setzte mich auf meinen Platz. Es ging los. Jede Menge geheuchelter Dankesreden. Dann kündigte Ulrich Wickert die Kategorie Beste Moderation Nachrichtensendung an. Mein Herz rast. Ungefähr so müssen sich Jetpiloten fühlen, wenn sie die Schallgrenze durchbrechen. Und dabei per Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultiert werden und feststellen, dass sie den Fallschirm vergessen haben. Und der Gewinner in der Kategorie Beste Moderation Nachrichtensendung ist Kim Lange. Es war, als hätte mich ein riesiger Hammer getroffen. Nur ohne Schmerzen.

Mein linkes Vorderbein kratzte sich fragend am Fühler. Damit brachte es sämtliche Sinne durcheinander. Hilfe! So helft mir doch! Kann mich jemand hören? Natürlich kann ich dich hören. Du bist ja laut genug. Könnt ihr mich aus dem Koma holen? Du liegst nicht im Koma. Dreh dich um. Ich war in einem Erdtunnel. Und in diesem Tunnel stand eine Ameise. Eine außerordentlich dicke Ameise. Sie lächelte mich sanft an, wie der Weihnachtsmann, wenn er Haschkekse gefuttert hat. Du bist sicherlich etwas verwirrt, Kim. Du kennst meinen Namen? Ja, ich kenne alle Namen. Willst du wissen, wer ich bin? Das und wie ich aus diesem Albtraum wieder rauskomme. Das ist kein Albtraum. Ist das eine Halluzination? Auch keine Halluzination. Was ist es denn? Es ist ein neues Leben. Bei diesem Satz begannen meine dünnen Beinchen zu zittern und meine Fühler schlackerten entsetzt hin und her. Siddhartha Gautama. Wie bitte? Du kennst mich sicherlich besser unter dem Namen Buddha. Buddha ist keine Ameise. Ich erscheine in der Form, in der die Seele eines Menschen wiedergeboren wird. Wiedergeboren? Gütiger Gott, wieso als Ameise? Weil du es nicht besser verdient hast. Soll das heißen, dass ich ein schlechter Mensch war? Buddha schaute mich nur stumm lächelnd an. Oh. Diktatoren sind schlechte Menschen. Politiker. Meinetwegen auch noch die Programmplaner beim Fernsehen. Aber doch nicht ich. Diktatoren werden auch als etwas anderes wiedergeboren. Und als was? Als Darmbakterien. Dann drehte er sich um und ging fröhlich pfeifend Richtung Tunnelausgang. Mach das Beste aus deinem Leben, Kim. Schneller, ihr Faulpelze! Euch mach ich Beine! Wird's bald! Eine Ameisenkompanie. Wenn ihr nicht spurt, stopfe ich euch die Fühler in die Hinterleibsöffnung. Der Anführerin hätte eine Fortbildung in positiver Mitarbeitermotivation sicher gut getan. Hey du, pack mit an! Ja, dich habe ich gemeint. Welcher Einheit gehörst du an? Ich weiß es nicht. Ich bin Kommandant Kirtzx. Wie heißt du? Kim. Pack mit an, Kim. Nein, danke. In diesem Ton schon mal gar nicht. Ach, welchen Ton hättest du denn gerne? Einen angemessenen. Pack mit an! Angemessen genug? Nicht wirklich. Du packst jetzt sofort mit an oder ich breche dir das Genick. Das war ein ziemlich überzeugendes Argument. Eingeschüchtert reihte ich mich mit ein und musste mit den anderen Arbeiterinnen ein Gummibärchenstück schultern. Klebrig? Igitt! Wir schleppten es durch den nicht enden wollenden Tunnel. Es war wahnsinnig anstrengend. So hatte ich schon lange nicht mehr geschwitzt. Endlich gelangten wir an das Ende des Tunnels. Riesiger Hohlraum tief in der Erde, beschienen durch Sonnenlicht, das durch die unzähligen Tunnel eindrang. Eine Ameisenmetropolis. Wow! Hunderte, Tausende, Zehntausende Ameisen surrten, wuselten und sausten hier durcheinander. Jede kannte ihren Weg. Ich sah den Flugameisen zu, die im Formationsflug über unseren Häuptern dahinzogen. Ich betrachtete die Arbeiterin, die mit ungeheurer Disziplin Kammern in die Erdwelle bauten. Die Futter auf enorm hohe Halden schleppten. Es war das Chaos, aber auf eine perfekte Art und Weise. Oder war es Perfektion auf eine chaotische Art? Nur nicht schlapp machen! Los, weiter geht's! Geschwächelt wird nicht! Als wir das Gummibärchenteil endlich auf einer Nahrungshalde abgelegt hatten, waren wir alle fix und fertig. Kritix führte uns zu unserem Schlafplatz. Der ganze Trupp fiel auf der Stelle um. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Psst, ich bin Psst. Hallo. Ich bin Kim. Oh, ein bescheuerter Name. Du wolltest mich vorhin was fragen. Sag mal, bist du auch wiedergeboren? Wiedergeboren? Was ist das? Das Surren, Wieseln und Sausen hatte sich gelegt. Nur ich konnte nicht schlafen. So habe ich mir den Tod nicht vorgestellt. Genau genommen hatte ich ihn mir gar nicht vorgestellt. Ich war zu sehr mit meinem hektischen Leben beschäftigt. Mit unwichtigen Dingen. Steuererklärung. Wichtigen Dingen. Karriere. Und extrem wichtigen Dingen. Wellnessmassagen. Die letzte Wellnessmassage hatte ich genossen, während Alex mit Lilly auf dem Kindergartenfest Ostereier basteln musste. Mein Gott. Lilly. Ich werde sie nie mehr wiedersehen. Ich würde nicht erleben, wie Lilly ihren ersten Zahn der Zahnfee gibt. Nicht ihren ersten Schultag. Nicht ihren ersten Kinobesuch. Sie musste ihr Leben jetzt ohne mich leben. In diesem Augenblick merkte ich, dass auch Ameisen ein Herz haben. Es lag genau in den Hinterbeinen, im dicken Unterkörper. Haltet ihn! Und es tat bei dem Gedanken an meine Tochter höllisch weh. Lasst ihn nicht entkommen! Oben in der vom Mondlicht schwach beschienenen Erdkuppel flog eine männliche Ameise im Wahnsinnstempo um ihr Leben, verfolgt von einem Dutzend anderer Flugameisen. Sie kriegen ihn! Wie auf Kommando schossen aus einer Kammer im Erdwall 30 weitere Flugameisen. Die wütenden Jäger donnerten im steilen Formationsflug auf den Flüchtling zu. Er ging in dem schwarzen fliegenden Haufen unter. Man sah nur noch eine surrende Wolke, die in Hochgeschwindigkeit um die eigene Achse rotierte. Jetzt wird er gekillt! Plötzlich stoben die Jäger auseinander. Der Flüchtling machte eine Bruchlandung direkt neben mir. Nehmt ihn gefangen! Die Ameisen aus meinem Trupp stürzten sich auf das arme Wesen. Sie schlugen den Flüchtling mit ihren Beinen, bissen ihn mit ihren Kiefern. Ich schaute weg. Ich bedeckte sogar meine Augen mit den Beinen, was eine große logistische Herausforderung war. Bei 6 Augen und 6 Beinchen. Müsste ich jetzt nicht eingreifen? Ihr Schweine! Hört auf! Das ist unmenschlich! Unmenschlich? Sagten Sie unmenschlich? Das Wort... Das Wort kennen Ameisen nicht. Sind Sie... auch wiedergeboren. Ich war elektrisiert. Ich war nicht allein mit meinem Schicksal. Sie hört schon auf! Ihr bringt ihn ja um! Sie hat recht. Es reicht. Hey, wie heißt du? Er fiel in eine tiefe Ohnmacht und wurde von den anderen weggebracht. Was passiert jetzt mit ihm? Das entscheidet die Königin. Und was wird sie entscheiden? Entweder lässt sie ihn öffentlich hinrichten. Oder? Sie lässt ihn ohne Zuschauer hinrichten. Erstmal jedenfalls wandert er ins königliche Verlies. Aufstehen! Los! Nun mach schon! Genug geschlafen! Genug geschlafen? Hat die noch alle Kekse in der Dose? Wir müssen Futter besorgen. Beeilung! Achtet draußen gefälligst auf die Spinnen und auf den tödlichen Sonnenstrahl. Den geballten Strahl der Sonne. Den geballten Strahl der Sonne? Vor ein paar Tagen sind einige Flugameisen verbrannt. Die Überlebenden berichteten, dass die Sonne auf einmal fürchterlich heiß wurde und die Opfer mit einem geballten Strahl verbrannte. Lupe, natürlich. Nils, der Nervtöter, hat an Lillys Geburtstag mit der Lupe rumgekokelt. Kann es sein, dass... Bin ich etwa in dem Ameisenhaufen vor unserer Terrasse gelandet? Dann kann ich vielleicht... Lilly, wiedersehen... Wir traten raus in die Sonne. Alles sah riesengroß aus. Dank meiner beiden Seitenaugen konnte ich den Blick fokussieren. Ähnlich wie bei einem Fernglas. Die Umgebung wirkte nicht mehr so erschlagend. Ich spähte umher. Unser Haus? Ich glaub's nicht. Unser Haus? Ich setzte mich hastig in Bewegung. Stopp! Wohin so schnell? Da hinten gibt es jede Menge Futter. Da gehen wir nicht hin. Warum nicht? Darum... Sie zeigte auf ein Spinnennetz. Es hing genau vor der Terrassentür und sah in der Tat bedrohlich aus. Da sitzt gar keine Spinne drin. Und dahinter sind Futtermengen, von denen man nur träumen kann. Ich gehe da jetzt hin. Wir kommen mit. Schneller! Ihr Faulpelze! Kein Mensch war zu sehen. Dafür war eine Tafel aufgebaut, gedeckt mit Kuchen und Gebäck. Kommt herein. Meine Fühler vibrierten. Hoffentlich konnte man das Gehör ähnlich justieren wie die Augen. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wie? Immer noch Kindergeburtstag oder was? Plötzlich wusste ich es. Es war ein Leichenschmaus. Mein Leichenschmaus. Wir sind unter uns. Ich will nur Menschen hier haben, die Kim wirklich mochten. Fünf. Ich zählte fünf Gedecke auf der Tafel. Keine großartige Ausbeute. Alex hatte gerötete Augen. Merkwürdig. Und noch merkwürdiger ist, dass ich es merkwürdig fand. Wir liebten uns vielleicht nicht mehr, aber wir waren viele Jahre miteinander glücklich. Da ist es normal zu weinen. Wo darf ich mich hinsetzen? Meine Mutter. Ihre Hände zitterten. Also hatte sie noch keinen Alkohol getrunken. Wohin du möchtest, Martha. Alex war immer freundlich zu ihr. Ich hatte es nie lange geschafft, sie nicht anzubrüllen. Mein Rekord liegt bei 17 Minuten und 23 Sekunden. Mein Flummi! Ein orange-roter Gummiball. Erst prallte das Geschoss gegen den Tisch, dann flog es so knapp über meinen Kopf, dass der Wind mich fast umriss. Lilly! Ich hatte nur Augen für meine Kleine. Sie hatte ihr grünes Lieblingskleid an, trug ihren Schnuff-Teddy fest an den Körper gepresst und hatte ebenfalls gerötete Augen. Ich krabbelte sofort auf sie zu. Ich bin nicht tot, meine Kleine. Du musst nicht weinen. Ich wollte sie in den Arm nehmen. Sie drücken, sie trösten. Es gelang mir nicht mal, ihren großen Zeh in die Arme zu nehmen. Mann, hab ich gebraucht, um einen Parkplatz zu finden. Nina? Was macht die bei meinem Leichenschmaus? Flotte Frisur, aerobikgestellter Body, das obligatorische kleine Schwarze, eng anliegend. Früher waren wir stets im Partnerlook unterwegs gewesen. Wir trugen Ausschnitte, bei denen für unsere Busen Fluchtgefahr herrschte. Zwei Außenseiter aus kaputten Familien. Beide wollten wir die Welt erobern. Ich schaffte es ins Fernsehen, Nina wurde Reiseverkehrsfachfrau. Ihre Liebesbeziehungen hielten nie länger als 3 Monate. Zeig mir einen intelligenten, gut aussehenden und anständigen Mann und ich zeige dir das 8. Weltwunder. Und dann kam der Abend, an dem meine Freundschaft mit Nina zerbrach. Ich wusste, komm schon. Nein! Wir waren Mitte 20 und ich schuftete wie eine Verrückte im Radiosender. Es war meine erste Stelle. Eines Tages kam ich wegen einer Magen-Darm-Grippe früher nach Hause. Alex und Nina schienen Spaß zu haben. Das war soweit okay. Als ich ins Wohnzimmer kam, sah ich, dass sie nur Unterwäsche anhatten. Das war nicht okay. Ich atmete durch, setzte zum Reden an und übergab mich auf Ninas Füße. Wir haben nicht miteinander geschlafen. Du musst mir glauben. Während Nina schnell nach Hause floh, um zu duschen, gab Alex mit tränenerstickter Stimme Erklärungen ab. 10 Sekunden. Du hast 10 Sekunden. Nina oder ich? Er brauchte die volle Zeit. Dann entschied er sich für mich. Und ich sah Nina nie wieder. Bis zu diesem Augenblick. Ich helfe dir, Alex. Du falsches Luder, ich bin gerade mal 3 Tage tot. Meine Leiche ist noch warm. Okay, vielleicht nicht mehr ganz warm, aber auf Zimmertemperatur. Und dieses Weib begehrt meinen Mann. Magst du heiße Schokolade, Lilly? Du lass meine Tochter in Ruhe. Ich schrie, aber niemand hörte mich, bloß die Ameisen. Ich kannte Nina. Sie war so wie ich. Wenn sie etwas wollte, ging sie über Leichen. In diesem Fall über meine. Die Rede des Pastors war sehr schön. Ja. Er hat sehr schön über das Leid der Mutter gesprochen. Vor allen Dingen hat er Kim sehr gut getroffen. Wie von Sinnen war ich zum Tisch gerast. Jetzt hielt ich inne. Was der Pastor wohl Schönes über mich gesagt hat? Er hat sehr lange über ihre Bedeutung für die Gesellschaft gesprochen. Und darüber, dass sie eine gute Mutter war. Höre ich recht? Ich hatte schon den Tisch erklommen und wollte direkt auf Lilly zukrabbeln. Da sah ich ihn. Den Kuchen. Haben wollen. Mein Ameiseninstinkt gab den Beinen den Marschbefehl. Gegen meinen Willen sprang ich in den klebrigen Schokoladenüberguss. Besser als jeder Orgasmus. Oh. Mit Ausnahme derer, die ich in den ersten Jahren mit Alex erlebt hatte und dem, den mir die Liebesnacht mit Daniel Kuhn beschert hatte. Nina, da ist eine Ameise auf deinem Teller. Aber Nina reagierte nicht mehr rechtzeitig und ich landete samt Kuchen in ihrem Mund. Von Nina gegessen zu werden, war eine noch blödere Art zu sterben, als vom Waschbecken einer Raumstation getroffen zu werden. Wieder zog mein Leben an mir vorbei. Diesmal mein trübes Ameisendasein. Pack! Mit! Wieder? Was ist das? Unmenschlich! Das menschlich wie der Orgasmus. Oh. Dann sah ich wieder das Licht. Wunderschön. Hell. Es umhüllt mich. Sanfter als das letzte Mal. Noch wärmer. Liebevoller. Ich umarmte es und ging darin auf. Der Albtraum war zu Ende. Für ganze 2 Sekunden. Hallo. Nein! Dann war ich wieder eine Ameise. Hallo, Kim. Nein. Das lasse ich mir nicht bieten. Wir müssen reden. Du bist betrübt, dass du nicht ans Licht gehen durftest. Ich habe es nicht verdient, als Ameise wiedergeboren zu werden. Ich verlange, dass du mich von diesem Ameisendasein erlöst. Das kann ich nicht. Ich denke, du bist hier der Obermufti. Das kannst nur du selbst. Und wie? Man findet den Weg beim Gehen. Du klingst wie ein Glückskeks. Das mag sein. Aber dadurch ist das, was ich sage, nicht weniger wahr. Der Typ begann mir definitiv auf den Geist zu gehen. Schneller, ihr Faulpelze! Euch mache ich Beine! Ich muss verhindern, dass Nina meine Familie übernimmt. Und es gab nur eine Person, die mir dabei helfen konnte. Der als Ameise wiedergeborene Mensch. Ich rannte davon, bevor Kritix mich überhaupt erspähen konnte. Rannte davon in ein Leben, in dem Giacomo Casanova eine wesentliche Rolle spielen sollte. Halt! Was machst du hier alleine? Ich arbeite. Keine Ameise arbeitet alleine. Was hast du vor? Ich, muss zum Verlies der Königin. Du gehörst zur königlichen Garde? Selbstverständlich. Ich gehöre zur königlichen Garde. Der Satz wurde zum Sesam, öffne dich. Dummerweise sagte ich ihn einmal zu oft. Ich gehöre zur königlichen Garde. Ich gehöre zur königlichen Garde. Ich gehöre zur königlichen Garde. Wir auch. Wir kennen dich nicht. Ich bin neu. Hört, da gibt sich jemand als eine von uns aus. Das ist ein Frevel. Wir sollten sie an Ort und Stelle töten. Aber langsam. Sonst werden wir dem Frevel nicht gerecht. Hilfe! Wie kann ich ihm entkommen? Was kann ich nur... Sie gingen mit chirurgischer Präzision vor. Welche Religion diese Ameisen auch immer hatten. Nächstenliebe gehörte offenbar nicht zu ihren Glaubenssätzen. Stopp! Jetzt werft sie ins Verlies. Hallo. Ich befand mich in einer der Kammern im Erdwall. Hallo. Die Flugameise mit eingerissenem Flügel, die in der Ecke döste, interessierte sich nicht die Bohne für mich. Ich bin auch ein wiedergeborener Mensch. Ich heiße Kim Lange. Und du? Wie heißt du? Giacomo Girolamo Casanova. Ihnen stets zu Diensten, Madame Lange. Er machte eine Verbeugung, bei der er mit seinen Vorderbeinen knickste und mit seinem Mittelbein elegant durch die Luft wirbelte. Sind Sie wirklich Casanova? Der Casanova? Sie müssen schon lange tot sein. Seit dem 4. Juni 1798. Das war vor über 200 Jahren. Leben Sie schon die ganze Zeit als Ameise? Sisi, immer wieder. Schon in meinem 115. Leben. 115 Leben? Certo, come no. 115 vite. Der arme Mann war in einer Endlosschleife gefangen. genau wie ich. Madame, verzweifeln Sie nicht an Ihrem Schicksal. Tröstend legte er mir ein Bein auf den Kopf. Was auch immer Ihre Notlage ist, Madame, wir werden schon eine Lösung finden. Haben Sie eine Ahnung, wie man als Ameise das Leben der Menschen beeinflussen kann? Wir können hier jederzeit ausbrechen und zu den Menschen gelangen. Und wie kommen wir an den Wachen vorbei? Ich bitte Sie, ich bin schon 1756 ausgebrochen, aus einem viel besser bewachten Gefängnis, den Bleikammern von Venezia. Vertrauen Sie mir, Madame. Wir wissen überhaupt nicht, wohin unser Tunnel führt. Überall ist es besser als in einem Gefängnis. Sehen Sie, das Erdreich wird schon lockerer. Gleich haben wir den Durchbruch. Wir fielen beide durch das Loch, genau auf die Königin, die sich im Liebesspiel mit einigen männlichen Flugameisen befand. The Queen was not amused. Du! Ich sehe, Eure Hoheit erinnern sich an mich. Du! Bald tot sein! Und ich sehe, Sie können sich immer noch vortrefflich ausdrücken. Wachen! Packt sie euch! Ich habe einen formidablen Plan. Wir fliehen. In der Tat, ein formidabler Plan. Wir rannten zu einem Loch im Erdwall. Eine Art Panoramafenster, von dem man auf die große Ameisenstadt hinunterblicken konnte. Schlagartig wurde mir klar, dass Casanova ein weiteres Mal zu den Tunneln in der Kuppel fliegen wollte. Beeilung! Ich kann nicht fliegen! Ich habe keine verdammten Flügel! Hab ich doch bedacht, Madame. Steigen Sie auf meinen Rücken. Ich flieg uns hier raus. Ihr Flügel ist eingerissen. Das macht unsere Flucht nur formidabler. Macht gefälligst schneller! Lasst sie nicht entkommen! Ich krabbelte in Windeseile auf Casanovas Rücken. Attenzione! Wir fielen wie zwei Steine. Und die Erde kam immer näher. Fliegen Sie! Ich kann nicht... Ich biss ihn. Au! Fest! Jetzt fliegen Sie schon! Ich fliege ja. Ich fliege! Ich lasse euch hinrichten! Wir gewannen an Höhe. Verehrteste, Sie regen sich zu sehr auf! Ein Dutzend Flugameisen sauste aus dem Gemach der Königin direkt auf uns zu. Und was jetzt? Ich habe einen formidablen Plan. Wenn er so formidabel ist wie der letzte, haben wir ein Problem. Trotz unseres wahnsinnigen Tempos holten die Flugameisen dröhnend auf. Halten Sie sich nur fest! Wieder stürzten wir steil zu Boden. Der Irre bringt uns um! Plötzlich fing Casanova seinen Sturzflug mit Vollbremsung auf. Er schaffte es gerade noch, uns kurz vor dem Boden in Schwebehaltung zu bringen. Unsere Verfolger konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie krachten in den Boden und hinterließen eine beeindruckende Kraterlandschaft. Madame, ich habe die Flugerfahrung von 115 Lebenden. Die Ameisen nur von einem. Wir flogen durch einen Tunnel in der Himmelskuppel in die Freiheit und landeten auf unserer Terrasse. Das hier ist unser Domizil. Nun, der Geschmack der Menschen hat sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Madame, warum blasen Sie Trübsal? Unsere Verfolger sind alle tot. Das ließ sich nicht vermeiden. Was schlagen Sie jetzt vor? Ich begleite Sie übrigens sehr gerne, egal welch schwieriges Dilemma Sie zu lösen haben. Ich lasse eine schöne Frau nie im Stich. Woher wollen Sie wissen, dass ich eine schöne Frau bin? Oh, bei einer schönen Frau kommt es nicht auf das Äußere an, sondern auf die Ausstrahlung, Madame. Wie geht es, Lilly? Wir waren ins Wohnzimmer gekrabbelt, wo Nina schon im Bademantel mit nassen Haaren posierte. Wer ist dieses anmutige Wesen? Sie spielt mit ihrem Gameboy. Ob die Kleine das je verwinden wird? Ja, wirklich sehr eindrucksvoll. Ich habe in den letzten Jahrhunderten nur wenige Menschen Frauen zu Gesicht bekommen und noch weniger mit einem so beeindruckenden Dekolleté. Sicher, das braucht Zeit. Das Luder hat Alex schon verführt. Rasend vor Wut lief ich auf Nina zu und biss in ihren kleinen Zeh. Hey! Ich riss und fetzte wie wild mit meinen Kiefern. Es hatte keinerlei Effekt. Danke, dass ich hier übernachten kann. Ich kann dich schlecht im Hotel schlafen lassen. Wenn du Hilfe brauchst. Ich kann noch ein paar Tage Urlaub nehmen. Verschwende wieder nach Hamburg und futter Aale auf dem Fischmarkt. Sie ist wundervoll. Eine schöne Frau, die einen Mann in seinem Leid nicht allein lässt. Au! Ah, Sie sollten mich nicht treten. Ich bring die Kleine ins Bett. Thomas und Annika. Ich sah mich im Kinderzimmer um. Sah die Leuchtsterne, die wir an die Decke geklebt hatten. Was tust du da? Die Unmengen von Spielzeug. Und ein Foto. Ja. Es war von mir. Sage, dass ich Lilly hatte es an die Wand über ihr Bett gepinnt. So glaubst sie vermisste doch mich. So durchtrieben wie du bist, sagte Pippi. Gute Nacht, meine Süße. Ich war mit der Kleinen allein. Ich krabbelte zu ihrem Gesicht. Sie zuckte nicht mal. Ich gab ihr einen Ameisenkuss auf die Unterlippe. Ich liebe dich, Kleines. Ich lass dich nicht allein. Ich werde dich vor Nina beschützen. Als ich am nächsten Morgen wieder aufwachte, fasste ich einen Plan. Fortan wollte ich bei Lilly im Zimmer leben und ihren Kinderduft atmen. Und sollte ich sterben, würde ich eben als Ameise wiedergeboren und könnte wieder zu ihr krabbeln. Okay, jetzt habe ich satt mit euch Biestern. Der Plan hatte ganze 3,5 Minuten Bestand. Dann schnippte mich Alex von Lillys Backe weg und verließ entschlossen das Zimmer. Ich klebte an der Raufasertapete. Hilfe, er will die Ameisen killen. 2 Tage zuvor hatte ich ihm noch vorgeschlagen, ihr Nest einfach auszuspülen. Natürlich, er holt den Gartenschlauch. Eilig krabbelte ich ins Wohnzimmer zu Casanova, der noch ein paar Krümel vom Leichenschmaus gefunden hatte und zufrieden futterte. Sie kennen doch das Licht, das einem erscheint, bevor man wiedergeboren wird. Es ist die Wurst, die einem hingehalten wird. Glauben Sie, dass Ameisen in diesem Licht aufgehen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Ameisen in ihrem Leben ein gutes Karma sammeln. Gutes Karma? Alex hatte mal ein Buch über Buddhismus gelesen, als er in seiner Biochemie-Studium-Krise steckte. Wenn ich hingegen mal eine Krise schob, lasse ich Bücher mit Titeln wie »Sei lieb zu dir selbst«, »Sei noch lieber zu dir selbst« oder »Vergiss die anderen«. Es ist ganz simpel. Wer Gutes tut, sammelt gutes Karma und kommt ins Nirvana-Licht. Wer Schlechtes tut, fristet sein Dasein wie wir. Ich habe nichts Schlechtes getan. Sicher? Als ich das vorletzte Mal starb, erschien mir Buddha. Nicht gerade einer meiner Lieblinge. Oh, ein Sentiment, das ich durchaus teile, Madame. Er erklärte mir jedenfalls, dass man nicht sofort mit gutem Karma ins Nirvana gelangt. Nicht? Zuerst wird man als höheres Tier wiedergeboren. Höheres Tier? Hund, Katze, Schafe. Je nach angesammeltem Karma. Madame? Gutes Karma. Ich brauche gutes Karma. Sofort. Ich flitzte vor Alex auf die Terrasse. Dabei schaute ich zurück. Das war ein Fehler. Hilfe! Hilfe! Ich landete genau in dem dicken Spinnennetz vor unserer Terrassentür. Die einzelnen Netzfäden waren für mich wie Schiffstaue, die man in Sekundenkleber getränkt hatte. Ich zappelte, ruckelte und wurde immer fester eingeschnürt. Dann sah ich sie. Sie krabbelte auf mich zu. Gemächlich. Hilfe! Wie eine Couch-Potato, die in der Werbepause zum Kühlschrank geht. Hilfe! Hört mich denn niemand? Ich kann es nicht ausstehen, wenn Essen rumkrakeelt. Sie krabbelte von oben, immer näher heran. Oh, an dir ist nicht allzu viel dran. Naja, für einen kleinen Snack wird es schon reichen. Snack? Sie hing nun direkt über mir. Normalerweise müsste ich dich jetzt mit Spinnengift einsprühen. Aber ehrlich gesagt, ich bin kein Freund von Giftstoffen im Essen. Ich fress dich lieber bei lebendigem Leib. Giftstoffe? Die Möglichkeit wurde zur Gewissheit. Die Spinne öffnete jetzt ihr Riesenmaul. Sie sind auch ein wiedergeborener Mensch. Nicht wahr? Hab ich recht? Die Spinne schloss ihr Maul und wiegte den Kopf nachdenklich hin und her. Ich bin ebenfalls wiedergeboren. Ich heiße Kim Lange. Die Fernsehmoderatorin? Ja, ja, genau die. Und wer sind Sie? Gewesen. Wer sind Sie gewesen? Thorsten Borchert. Bemühen Sie sich nicht. Sie kennen mich nicht. Ich war ein Niemand. Niemand ist ein Niemand. Ich schon. Ich war ein dicker, kleiner Beamter in der Abwasserbehörde. ein interessanter Beruf. Ich meine, Abwässer sind sehr interessant. Jemand wie Sie hätte mich früher nicht mal mit dem Hintern angesehen. Sie unterhalten sich doch jetzt nur mit mir, weil ich Sie auffressen will. Der Gebrauch des Präsens gefiel mir überhaupt nicht. Ich will alles über Sie wissen, Thorsten. Bitten Sie mich los. Sie wollen mit jemandem plaudern, der mit 33 noch bei seiner Mutter lebte? Ich habe mein ganzes Leben verplempert. Keinen einzigen meiner Träume verwirklicht. Wissen Sie, dass ich nie nackt im Regen getanzt habe? Haben Sie mal nackt im Regen getanzt? Nein. Jetzt machen Sie mich bitte los. Mama hat recht. Alle Frauen sind Lügnerinnen. Mir gefiel die Richtung nicht, die das Gespräch nahm. Ich esse dich jetzt. Ich habe Hunger. Du kannst doch keinen Menschen essen. Du bist eine Ameise. Ich bin eine Spinne. Das ist unser neues Leben. Darauf muss man sich einstellen. Alles andere wäre Selbstbetrug. Lass mich frei, oder ich furze in deinen Mund. Ich kann dennoch zubeißen. Aber ich schmeck dir dann nicht mehr und den Geschmack wirst du tagelang nicht mehr los. Vielleicht habe ich dich schneller runtergeschluckt, als du furzen kannst. Ich furze schneller als der Ring. Thorsten zögerte. Lange. Dann traf er eine Entscheidung. Gut. Gut, gut. Du hast gewonnen. Ich mag auch kein Essen, das mit einem diskutiert. Darf ich Ihnen helfen? Casanova stand auf einmal hinter mir und befreite mich von den Kleberesten. Machen Sie schnell! Wir müssen die Ameisen warnen. Ich brauche gutes Karma. Ihr Mut ist größer als Ihr Verstand. Für jemanden, der für seinen Charme bekannt ist, war das nicht sehr nett. Im Gegenteil, Madame. Ich bewundere bei einer Frau den Verstand. Ich verehre die Sinnlichkeit, aber beeindruckt bin ich von der Courage. Und jetzt krabbeln Sie bitte auf meinen Rücken. Vielleicht kann ich auch gutes Karma gebrauchen. Was wollt ihr? Zur Königin. Es ist dringend. Die Königin empfängt keinen unangemeldeten Besuch. Es geht um das Leben aller Ameisen. Die Königin empfängt keinen unangemeldeten Besuch. Wenn sie uns nicht sofort anhört, werden alle sterben. Die Königin empfängt keinen unangemeldeten Besuch. Wir fliegen jetzt rein. Mit Höchstgeschwindigkeit jagten wir durch die beiden Wachen hindurch und fielen benommen auf den königlichen Schlafplatz. Diesmal rufe ich nicht die Wachen. Ich reiße euch selber den Kopf ab. Sie richtete ihren monströsen Körper bedrohlich vor uns auf. Hören Sie, wir sind alle in größter Lebensgefahr. Ihr bald nicht mehr. Ihr seid bald tot. Gleich wird der Ameisenhaufen von einer riesigen Flutwelle überschwemmt. Eine Flutwelle? Ein Mensch will mit Wasser die Ameisenstadt ertränken. Sie müssen den Ameisen den Befehl geben, die Stadt zu verlassen. Warum soll ich einer lächerlichen kleinen Arbeiterin glauben? Ich wäre sonst kaum wieder hergekommen. Wächterinnen, holt die besten Liebhaber aus meinen Gemächern. Wir werden mit ihnen wegfliegen. Und absolute Geheimhaltung. Nichts davon zu den anderen Priesterinnen. Die anderen Priesterinnen sollen ertrinken? Wichtig allein ist der Fortbestand unseres Volkes. Ich muss mich selbst retten, um das Volk zu retten. Sprach's und ließ sich von ihren Liebhabern in die Lüfte tragen. Ich fass es nicht. Casanova! Oh. Wir müssen die anderen retten! Zu spät! Aber sowas von! Wenigstens ein paar haben wir gerettet. Vielleicht reicht das ja für guten Karma! Ich sah wieder das Licht. Es wurde immer heller. Wunderschön. Es umhüllt mich. Ich bin so geborgen, so glücklich. Dann wurde ich von dem Licht abgestoßen. Schon wieder. Ich wachte auf, tief traurig. Ich wollte zwar Nina vertreiben, aber ein Teil von mir sehnte sich ungemein nach diesem Licht. 1, 2, 3, 4. 4 Beine. Igitt. Halt still, mein Kleines. Bin ich keine Ameise mehr? Bin ich ein Welpe? Und wo zum Teufel ist der bekloppte Buddha? Beruhige dich. Du brauchst keine Angst vor dem Leben zu haben. Nachtschwarze Finsternis. Ich kann nichts sehen. Und ich entdecke diese Schlabberzunge. So. Und jetzt sind die anderen dran. Kindchen, seid nicht nervös. Lilly, schau dir an, wie die Mama die kleinen Meerschweinchen säubert. Lilly ist da. Alex auch. Ich bin keine Ameise mehr. Juhu! Ich habe gutes Karma gesammelt. Noch mehr Juhu! Ich bin ein Meerschweinchen. Mist. Wie zum Teufel soll ich als Meerschweinchen Nina vertreiben? Es ist nicht deine Aufgabe, Nina zu vertreiben. Ich erkannte ihn zuerst am Weihnachtsmann-Tonfall. Und dann tauchte in der Dunkelheit ein enorm dickes Meerschweinchen auf, das mich freundlich anlächelte. Es war strahlend weiß. Ich musste die Augen zusammenkneifen, um von dem leuchtenden Meerschweinchen nicht geblendet zu werden. Oh. Anstelle der Dunkelheit erschien jetzt eine große Wiese, die in den buntesten Technicolor-Farben schillerte. Sie war unendlich weit und überall blühten die schönsten Blumen. Hier ist ein 60er-Jahre-LSD-Trip. Warum bin ich nur ein Meerschweinchen geworden? Ich will ein Hund sein. Ein Hund! Um als Hund wiedergeboren zu werden, hättest du mehr gutes Karma sammeln müssen. Habe ich die falschen Ameisen gerettet? Du hast sie aus dem falschen Grund gerettet. Aus dem falschen Grund? Ja, du hast aus egoistischen Motiven gehandelt. Weil du Nina vertreiben willst, hättest du das gleich aus reinem Herzen getan, wärst du nun... Ein Hund. Oder etwas noch Höheres. Die LSD-Wiese verblasste. Lebe ein schönes Leben. Das dicke Meerschweinchen löste sich in Luft auf. Etwas noch Höheres? Was würde es mir bringen, als Mensch wiedergeboren zu werden? Ich wäre dann ein Baby und deutlich jünger als Lilly. Obwohl, mit 2 Jahren könnte ich reden. Darf ich eins halten? Bitte, bitte, gib mir das Kleine da in der Ecke. Ich würde Alex alles erzählen und ihn davon abhalten, Nina zu heiraten. Vielleicht würde er auf mich warten, bis ich erwachsen bin und mich heiraten. Er wäre dann 50 und ich 18. Das da, meinst du? Es hat als einziges keine Angst. Mich heiraten? Hoppla. Ich denke daran, Alex nochmal zu heiraten? Guck, es ist ganz zutraulich. Was macht ihr denn da? Die sind doch gerade erst geboren. Das ist bestimmt nicht gut für die Kleinen. Du, was weißt du schon? Du hast doch keine Ahnung, wie sich so ein Meerschweinchen fühlt. Du bist doch noch nie ein Meerschweinchen gewesen. Höchstens ein Skihaserl. Nina hat recht. Wir warten ein bisschen, bis sie größer sind, ja? Und Lilly war wieder in weite Ferne gerückt. Die nächsten Tage wurden wir von unserer Mama aufgepäppelt. Und ich muss sagen, sie war eine verdammt gute Päpplerin. Schön. Fast wie Urlaub. Warum gefällt es mir so? Anfangs schob ich es darauf, dass ich als Meerschweinchen einen eingebauten Mama-soll-mich-liebhaben-Instinkt hatte. Doch dann dämmerte es mir. Auch als Menschenkind hatte ich ihn gehabt. Doch leider war meine Mutter die meiste Zeit zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Im Laufe der Jahre hatte ich verschiedene Strategien entwickelt, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Gute Schulnoten. Ohne Erfolg. Revolte als Teenager. Ohne Erfolg. Dann kam Alex. Er gab mir Halt. Seine Eltern waren schon über 20 Jahre glücklich miteinander verheiratet. Sie hatten ihre Kinder lieb. Und sie blickten stets positiv in die Zukunft. Wie Wesen aus einem Science-Fiction-Roman. Alex gab mir das Vertrauen, dass auch wir eine solche Familie gründen konnten. Und zwischendrin hatte ich das sogar geglaubt. Es ist soweit. Du kannst jetzt mal eins auf den Arm nehmen. Ich drängelte mich sofort an die Tür, kämpfte mich an den anderen Meerschweinchen vorbei. Bei einem besonders offensiv kuschelnden brauchte ich etwas mehr Nachdruck. Ganz ruhig, ihr Kleinen. Er nahm mich vorsichtig aus dem Käfig. Seine Hände waren so groß wie mein ganzer Körper. Und es war das erste Mal seit langer Zeit, dass er mich berührte. Wie sanft, wie zärtlich, wie kraftvoll. Wird er mich als Mensch jemals wieder so anfassen? Vorsichtig, Lilly. Wie winzig. Es kitzelt. Guck, wie süß. Komm mit mir, ich verrate dir was. Lilly ging mit mir in eine hintere Ecke des Gartens. Du, weißt du, was mir im Kindergarten immer passiert? Die anderen Kinder ärgern mich. Unverschämtheit. Lukas und Nils nennen mich immer Pilli-Lilly und sie hauen mich. Schon seit Wochen. Seit Wochen? Die Mistgören hatten Lilly schon geärgert, als ich noch ein Mensch war. Warum habe ich nie was gesagt? Vor allem, Warum habe ich nie was gemerkt? Das Herz wurde mir unglaublich schwer. Mama hat immer gesagt, ich soll selbstbewusst sein und mich wehren. Aber das kann ich nicht. Ich habe dieses kleine Wesen behandelt wie einen Erwachsenen. Aber sie ist erst 5. Ich hätte ihr beistehen müssen. Hilflos legte ich meine kleine Pfote auf ihre Hand und streichelte sie. Alles wird gut. In der Nacht kämpfte ich mit meinem schlechten Gewissen gegenüber Lilly. Da drüben kochen sie schon wieder. Das taten sie jetzt jeden Abend, Nina und Alex. Ich beobachtete sie vom Stall aus. Zu vorgerückter Stunde saßen sie vorm Kamin. Es ist toll, dass du da bist. Welche Eintracht! Alex redete und Nina hatte ihre beste Zuhörermine aufgesetzt. Wahrscheinlich denkt sie darüber nach, ab welchem Zeitpunkt es nicht mehr pietätlos wäre, Alex zu verführen. Alex lächelte. Gefällt mir gar nicht. Und dann fing er tatsächlich an, loszuprusten, aus vollem Herzen. Wie kann er nur lachen? Ich war tot. Zumindest für ihn. Da musste er doch ständig weinen. Nächtelang. Ich brauchte ein Ventil. Ich haute den Offensivkurschler. Ich muss Nina aus dem Verkehr ziehen. Aber außer dem wenig sinnträchtigen Plan, mir selbst die Tollwut einzufangen und Nina dann zu beißen, fiel mir nichts ein. Meinst du wirklich? Stattdessen fand Nina einen Weg, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Es wird Lilly das Herz brechen. Es ist das Beste für die Kleine. Ihr Gesicht ist doch schon ganz angeschwollen. Oh nein. Das Niesen und Kratzen lag nicht an irgendeiner Erkältung. Es lag an mir. Lilly ist definitiv allergisch. Wir müssen jetzt handeln. Souverän gepunktet. Die ganze Veranstaltung aus Sorge um die Kleine. Ich tat meinen Protest lautstark fiepend kund. Die Mama behalten wir erstmal. Die anderen nehme ich mit zur Arbeit. Arbeit? Alex hat Arbeit? Es fiel mir wieder ein. Kurz vor meinem Tod hatte sein Kumpel Bodo ihm einen Job an der Uni angeboten, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im Tierversuchslabor. Am nächsten Morgen fand ich mich mit meinen Geschwistern in einem Drahtkäfig wieder. Der stand in einem kargen, fensterlosen Raum. Wir atmeten Klimaanlagenluft. Ein trostloser Ort. Würde jeden Feng Shui-Spezialisten in den Freitod treiben. Lass das endlich, du Kretin! Um meine Stresshormone abzubauen, hatte ich wieder den Offensivkuschler gebissen. Casanova? Madame Kim? Wir sind keine Ameisen mehr. Ja. Ist es nicht wunderbar? Formidable. Das gute Karma hat sich gelohnt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie entzückt ich bin, wieder ein Säugetier zu sein. Und wissen Sie, Madame, worauf ich mich am meisten freue? Mhm. Auf die Freuden des Fleisches. Als Ameise war der Liebesakt mit der Königin ein Gräuel. Aber jetzt bin ich ein männliches Meerschweinchen. Und, verzeihen Sie mir die profane Ausdrucksweise, die Meerschweinchen rammen... Casanova, es gibt dringlichere Probleme als Ihre Libido. Vielleicht haben Sie es noch nicht begriffen, aber wir sind in einem Versuchslabor. Was ist das? Versuchslabor? Alex, sicherlich will er uns für seine Experimente abholen. Ich fing an, wie wild zu schreien. Ich bin's! Deine Frau! Hol mich hier sofort raus! Ihr müsst euch nicht aufregen. Wir machen nur ein bisschen Verhaltensforschung. Ich will nicht an irgendwelche Elektroden angeschlossen werden, bis ich nur noch lalalabamba lalle. Herzlich willkommen im neuen Job. Bodo, Mitte 30 und Single. Ich kenne ihn von früher, nicht mein Fall. Er wurde mit Alex in einem Forschungsprojekt zusammengespannt. Der Professor will die Labyrinthergebnisse der Meerschweinchen schon morgen. Wieso das denn? Ist doch nur ein altmodischer Standardtest. Außer dem Professor macht ihn doch eh keiner mehr. Verhaltensforschung ist nun mal sein Steckenpferd. Dann mal ab ins Labyrinth. Sie sagten, das ist Ihr Ehemann? Was hat er mit uns vor? Wenn wir Glück haben, müssen wir nur durch ein Labyrinth laufen. In dem neonbeleuchteten Labor, in das Alex uns verfrachtet hatte, war ein riesiges Spiegellabyrinth auf dem Boden aufgebaut. Jedes Meerschweinchen bekam eine Nummer. Dann setzte uns Alex in der Mitte des Labyrinths aus. Hier sind wir in Windeseile draußen. Ich streike. Während Casanova und meine Geschwisterchen nervös losrannten, blieb ich stur sitzen. Was kann Alex denn schon groß? Au! Das konnte er also tun. Spinnst du? Er hatte mir einen Stromschlag versetzt. Tut mir leid, Kleines. Klarer Scheidungsgrund. Au! Ich kann Ihren Gatten nicht ausstehen, Madame. Ich auch nicht. Was Alex mit mir veranstaltete, verlieh dem Begriff Eheproblem eine völlig neue Dimension. Au! Ich kann nicht mehr. Meine Pfoten waren müde. Mein Kopf tat mir weh. Ich war unzählige Male gegen Spiegel gelaufen. Mein Magen hing durch. Okay, das war's. Ich lass mich scheiden. Nach 2,5-stündiger Tortur bog ich um eine Ecke und sah 2 Futternäpfe. Einer mit Gras, der andere mit Mortadella. Früher als Mensch war ich ganz und gar keine Vegetarierin. Doch nun war alles anders. Vor allem, weil ich mich fragte, ob ich reinkarnierte Menschen gegessen hatte. Ist das Schweinefleisch süß-sauer ein wiedergeborener Chinese? Ist die Currywurst meine verstorbene Tante Kerstin? Ist die Mortadella im Napf Konrad Adenauer? Ich ging an den Napf mit Gras. Au! Ich hasse dich. Ich hätte dich schon viel früher mit Daniel Kuhn betrügen sollen. Sadistischer Scheiß. Tut mir leid, ihr Kleinen. Ich hol euch da raus. Ich kündige. Schon nach einem Tag? Ich kann sowas einfach nicht machen. Du machst doch hier nur ein bisschen Verhaltensforschung mit leichten Stromstößen. Was meinst du wohl, was ich alles mit den Viechern veranstalte drüben bei der Diabetesstudie? Ich bin nicht der Typ für Tierversuche. Ich dachte, deine Frau hat dir keine Kohle hinterlassen. Lieber ziehe ich in einen Plattenbau. Es bleibt dabei, ich kündige. Und die Meerschweinchen nehme ich mit. So, da wären wir. Nach Hause kann ich euch ja leider nicht bringen. Ihr wisst ja, dass Lilly allergisch ist. Es tut mir leid. Aber hier im Wald habt ihr es gut. Los, lauft. Tschüss, Lilly. Endlich wieder in Freiheit. Frisches Wiesengras. Oh, eindeutig leckerer als die Konrad-Adenauer-Mortadella. Hey, langsam, ihr dürft nicht so schlingen. Während die Kleinen besinnungslos mümmelten, plante ich den nächsten strategischen Schritt. Kommt mit. Da vorne ist ein Autobahnrastplatz. Ihr braucht keine Angst zu haben. Eine Kutsche ohne Pferde. Außerordentlich scheußlich aussehend. Country roads take me home to the world. Der LKW hatte ein Potsdamer Nummernschild. Folgt mir! Wir hüpften aufs Trittbrett und von da ins Führerhaus. Dort quetschten wir uns unter den Sitz, damit der Trucker uns nicht bemerkte. Der Plan hätte sicherlich funktioniert, wenn der Trucker nicht etwas von seinem Butterbrot hätte fallen lassen. Ich sah in den Augen von Casanova, dass er sich auf die Brotkrumen stürzen wollte und legte mich in seinen Weg. Hey, was ist das denn? Meerschweinchen. Wie kommt ihr denn hierher? Habt ihr Hunger? Ich hab noch Möhrchen. Wir kletterten auf den Beifahrersitz. Ich heiße Elle. Und ihr? Meine Familie wird sich wahnsinnig auf euch freuen. Er streichelte vor dem Losfahren liebevoll über ein Foto, das an seinem Armaturenbrett festgeklebt war. Mir strahlte eine dicke Frau entgegen, die einen Weight Watchers-Kurs dringend nötig gehabt hätte. Und 3 dicke Kinder, die für eine Kampagne Fettleibigkeit und ihre verheerenden Auswirkungen ein gutes Postermotiv abgegeben hätten. Wie glücklich sie aussehen. Oh my darling, oh my darling. Diese Familie schien, so sehr sie auch körperlich aus den Fugen geraten war, viel glücklicher zu sein als meine. Und der Trucker war ein noch glücklicherer Mann. Ach, zieh doch weiter, fremder Reiter. Der Typ braucht kein Nirvana. Er hatte sein Leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Trucker beneiden würde. Dem Haus am Bergesrand. Mieses Karma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Hörspielbearbeitung Susanne Hoffmann. Erster Teil. Es sprachen Kim Lange, Kathleen Gavlich, Alex Weingart, Andreas Pietschmann, Lilly, Lina Böckel, Daniel Kohn, Stefan Schad, Nina Karge, Katrin Angerer, Martha, Ingeborg Westphal, Buddha, Dieter Pfaff, Casanova, Christoph Banzer. In weiteren Rollen Horst Arendthold, Kerstin Hilbig, Brigitte Janner, Nadja Kruse, Hedi Kriegeskotte, Britta Subklee, Ole Schlosshauer, Samuel Weiß, Ulrich Wickert, Jens Wawritschek und viele andere. Komposition und Ausführung Andreas Bick.